Täter, beide Stimmen. Also, ja. Hallo und herzlich willkommen zum 5. News-Podcast im Jahr 2019. Heute geht es um alle relevanten News aus dem April 2019. Und damit ich das nicht alleine besprechen muss, habe ich mir heute ein paar weitere Teilnehmer eingeladen. Mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli. Ja, hallo zusammen. Ich begrüße Johannes. Hallo Johannes. Hallo liebe Zuhörer. Ich begrüße Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und mit dabei ist auch unser Stargast. Hallo Kevin. Schönen guten Tag. Genau, dann starten wir einmal direkt durch mit ein paar internen Ankündigungen, wie es in jedem News-Podcast der Fall ist. Ich sage das hier auch jedes Mal. Bei uns ist der Charakter-Contest 2019 gestartet. Das findet wie jedes Jahr statt auf connenforum.org. Zum Start haben wir auch einen großen Livestream gemacht, den ihr euch anschauen könnt auf unserem YouTube-Kanal youtube.com/connennews. Da haben wir die Gruppen gemeinsam durch ausgelost, bisschen geplaudert. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren und sich das 2,5-Stunden-Spektakel angetan haben. Ihr könnt den Livestream dort auch noch nachschauen. Und ja, genau, der Charakter-Contest läuft, connenforum.org. Seid mit dabei, stimmt ab, votet für eure Favoriten. Es macht einen Heidenspaß. Also ich möchte eigentlich gerne in erster Linie Johannes danken für diese coole Excel-Tabelle. Also das hätte ich ja mit meinem Realschulwissen nie hingekriegt. Also vielen Dank für das Lob, aber man muss auch nochmal Philipp danken, weil er wesentlich beteiligt war an dieser Excel-Tabelle. Das von daher. Das war vorher gewusst, da hätte ich meinen Dank nämlich gar nicht erst gesagt. Ja, ich heim's das Lob gerne ein, aber das Lob gebührt auch irgendwo Philipp. Aber, ja, danke. Wir haben es alle super gemacht, ja, also Livestream hat ja super funktioniert. Auch vielen Dank an dich, Johannes, tatsächlich, dass du das ausgerichtet hast, ausgelost hast mit der gesamten Technik im Hintergrund. Ja. Ja, hat viel Spaß gemacht und nächstes Jahr dann mit dem Livestream gerne wieder. Aber jetzt ist ja erstmal der Contest im laufenden Gange und ja, wird auf jeden Fall super. Genau, wir haben ja dieses Jahr als Neuerung eine Todesgruppe mit dabei, wo die 8 Sieger der vergangenen Charakter-Contests in einer Gruppe aufeinandertreffen. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen und mit abzustimmen. Wer dann weiterkommt, kann ich nur empfehlen. Das macht... Ja. Aber damit keine Verwechslung reinkommt, also die Todesgruppe besteht nicht aus dem Benutzer Todesgruppe 8-mal, sondern da sind alle Gewinner, bisherigen 8 Gewinner der letzten Veranstaltungen in einer Gruppe und treten gegeneinander an. Ja, das ist ja sehr spannend. Das fand nicht nur Todesgruppe. Also, ich bin auch jetzt ruhig damit. Abseits des Charakter-Contests haben wir auch noch einen neuen Conan-Cast aufgenommen. Das ist der Conan-Cast Nummer 122. Ein Jahr Detektiv Conan Weekly. Da haben wir uns zum Jubiläum von Detektiv Conan Weekly mal angeschaut, wie es denn aktuell so läuft, was es für Verbesserungspotenzial gibt und mehr. Hört da gerne mal rein. Der Podcast ist allerdings nicht ganz auf dem aktuellen Stand, also die aktuellste Entwicklung haben wir dort nicht abgegriffen. Das machen wir in diesem Podcast, werden wir noch ein bisschen über Detective Conan Weekly sprechen, weil es da ein paar aktuelle Neuerungen gab. Das werden wir hier jetzt später diskutieren im Manga-Deutschland-Bereich. Aber soweit der Hinweis, gerne auch in diesen Podcast reinhören, wenn ihr unsere Meinung zu Detective Conan Weekly gerne mal hören wollt. Ja, abseits dessen möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir auch wieder dieses Jahr am Japan-Tag ein User-Treffen veranstalten. Am 25. Mai könnt ihr uns treffen in Düsseldorf. Falls ihr dort seid, schaut gerne mal vorbei. Alle genaueren Informationen zu diesem User-Treffen findet ihr natürlich auch auf connenforum.org. Wir freuen uns über jeden, der dort mit dabei ist. Mal ein bisschen Handshakes und Autogramme geben. Ja, nee, so nicht, aber ja. Naja, erst die Autogramme und dann der Handshake, ne? Ja, stimmt, genau, ja. So war das doch. Und Selfies mit dem Selfie-Stick und so weiter, ja. Ich, ja. Genau. Genau. Würde uns sehr freuen, ja. Gut, machen wir weiter mit dem Anime in Deutschland-Bereich. Da haben wir auch ein paar Meldungen, wie es so üblich ist. Zunächst der Hinweis, dass die Detective Conan-Filmreihe und Magic Kaito 1412 bei ProSiebenMax beendet wurden. Wir hatten ja im letzten News-Podcast schon drüber gesprochen, dass das dem Ende entgegengeht. Jetzt ist alles tatsächlich vorbei. Magic Kaito 1412, die letzte Episode lief. Ich weiß nicht, ob da noch was in der Mediathek zum Nachschauen ist, wenn dann noch die letzten Reste. Mittlerweile. Ich meine nicht mehr. Nee. Ja. Hört es einfach eine Woche später an diesem Podcast, dann ist definitiv nichts mehr da. Genau, also alles momentan vorbei. Wir haben jetzt Gintama, das auf dem Sendeplatz von Magic Kaito 1412, dem ehemaligen Conan-Sendeplatz, läuft. und die Ghibli-Filme laufen. Das vorher gut getan hat, als dann Conan zurückkehrte. Ja, das werden wir dann sehen, wenn Conan hoffentlich wieder zurückkehrt auf diesem Sendeplatz. Momentan ist da nichts bekannt. Wenn es nähere Informationen gibt, alles natürlich auf conannews.org oder bei uns im News-Podcast. Ihr kennt das. Genau. Ja, da. Ja. Vielleicht noch ganz kurz, es ist natürlich eine traurige Meldung, aber ich denke, wir sollten da dem Optimismus keinen Abbruch tun, weil die Entwicklung spricht natürlich klar für Conan, also man hat es auch gesehen, die Serie kam sehr gut an und ja, stimmt natürlich positiv und wir hoffen einfach mal, dass in dieser Pause, die wir jetzt haben bei ProSieben Max, was Conan angeht, dass Conan es schafft, da einfach nochmal ein bisschen Kraft zu sammeln und dann, wer weiß, wie es weitergeht und hoffentlich mit viel Conan dann. Ja, ProSiebenMax hat ja auch schon gesagt, damals als Magic Kaito 1412 angekündigt wurde, dass neue Folgen, also dass sie an neuen Folgen dran sind, was nicht heißt, dass es sicher irgendwann neue Folgen geben wird. Und um nochmal dem ganzen Wind aus den Segeln zu nehmen, 2019 definitiv nicht mehr. Dafür verwette ich meinen kleinen Finger. Aber 2020 stehen natürlich alle Chancen offen. Wir halten euch auf dem Laufenden, aber nicht, dass da zu große Euphorie hier aufkommt, wenn ihr diese Nachricht noch im Hinterkopf behaltet. Sollte man nicht unerwähnt lassen. Ja, man muss ja nur irgendwo schreiben, Conan neue Folgen und schon flippt alles aus. also Philipp hat eigentlich gesagt, was es zu sagen gibt. Ne? Bewahrt Ruhe und schaut bei conannews.org vorbei. Genau. Was wir auch bei conannews.org gelesen haben, ist der Hinweis, dass Kase den 22. Film auf DVD und Blu-ray herausbringen wird, und zwar im September. Für all die es noch im Hinterkopf haben, am 22. Juni läuft der Film ja hierzulande im Kino in der Kase Anime Night und im September erscheint er entsprechend auf DVD und Blu-ray und ich meine, die näheren Informationen dazu hat Kevin, nicht wahr? Ja, genau. Also es geht quasi los wie immer September um den Dreh herum, neue DVD, neue Blu-ray. Man hat zu Anime On Demand noch nichts gesagt, man kann aber davon ausgehen, dass das auch wieder in dem ungefähren Zeitraum stattfinden wird. Ich meine, es war damals sogar schon mal eine Woche oder ein paar Tage im Voraus bei Anime On Demand. Ich möchte kurz sagen, das deutsche Logo auf dem Plakat gefällt mir persönlich sehr gut. Also ich meine, Moment mal, ich meine nicht das Detektiv Conan Logo, ich meine das Zero der Vollstrecker Logo. Das finde ich total gut gelungen, ehrlich gesagt. Ansonsten sind das, denke ich, alle Informationen, die wir euch jedes Jahr geben, ne? Preis ungefähr 20-25 €, ne? Ja, Kino kann man Spaß haben, werden wir auch wieder Spaß haben. Genau, wahrscheinlich liegt auch wieder ein Booklet bei und es gibt wahrscheinlich wieder diese limitierte Papp-Sammel-Schuber-Version, aber genaueres wissen wir noch nicht. Ne? Natürlich nur. Sobald da irgendwas bekannt ist, werdet ihr es natürlich lesen. Genau. Ansonsten 22. Juni und 13. September stehen jetzt im Raum. Es gibt natürlich bei Kase immer wieder Verschiebungen mit DVD und Blu-ray, von daher ist das so relativ offen. Für den Fall, dass ich dich falsch verstanden habe. Ich meine, der Film läuft am 25. Juni im Kino in Deutschland. Ah, okay. Dann habe ich mich vertan. Ich meine, du hast was anderes gesagt, aber 25. Juni stimmt. Ah, okay. Ja, genau. Der Dienstag, ja. 22. hatte ich irgendwie im Kopf. 25. ist es dann. Richtig. Ja. Okay. Erwartungen an den Film, oder? Ja, ich denke, wir können uns wieder auf das Typische einstellen, die typischen Conan-Movies. Was heißt dem richtigen Fan, aber so was man nicht aus der Serie kennt, sondern wieder halt mehr Action, mehr Explosion. Natürlich Fokus auf Zero, das ist, glaube ich, wirklich ganz spannend gemacht. Und ich denke, dass darauf können wir uns so ein bisschen, oder das erwartet uns so ein bisschen, ob man so diese Action und sowas, ob man das mag. Naja, es gehört irgendwie zum Conan-Film mittlerweile dazu. Ich denke, das wird sich auf jeden Fall, wird ein interessanter Film und ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, ihm ins Kino auf der großen Leinwand anzusehen. Ich glaube, das wird echt super. Und ja. Natürlich vielleicht noch zu den technischen Details, also es wird bei dem Film natürlich auch die japanische Sprachfassung dabei sein, muss man ja doch nochmal erwähnen, weil es bei der Serie die japanische Sprachfassung ja nicht dabei ist, aber beim Film wie gewohnt wird sie dabei sein, möchte ich aber trotzdem nochmal erwähnt haben. Ich würde mir mal wünschen, ein Cover, also ein Filmcover ohne die Detective Voice. Ich schaue gerade nach, wann das denn zuletzt der Fall war. Und Nie? ich glaube, zum 10. Film, oder nie, das kann auch sein. 10. Film? Nee, da sind sie auch ganz unten. Gibt's doch gar nicht, die sind Ja, überall! die kommen ja auch in jedem Film vor, deswegen, Ja, aber das, ja, ach, furchtbar. die kommen bekommst du einfach nicht raus, also. Die bekommt man echt nicht raus, nicht mal aus dem Cover. Doch, der 9. Film, da sind sie nicht auf dem Cover, Wahnsinn. Wow. Wahnsinn. Ja, okay. Das würde ich mir echt mal wünschen, ja. Ansonsten freue ich mich wie immer sehr auf den Film. Conan im Kino bleibt für mich ein besonderes Erlebnis, das ich nicht vermissen oder nicht missen möchte. So auch dieses Jahr bin ich gern dabei. Genau, ich freue mich auch, dass diese Reihe der Conan-Film-Premieren fortgesetzt wird, nachdem wir das ja schon bei Film 21 hatten und dann auch bei Episode 1. Und okay, ich glaube, das war es auch schon mit den Filmausstrahlungen, aber Ja, dieses Jahr. Verschwinden war ja auch im Kino, oder? Verschwinden? Oder bin ich jetzt völlig falsch? Nee. Nee, da, war das nicht zuerst bei Anime On Demand und Episode dann? 1 war das einzige Special, was im Kino gezeigt wurde. Ja? Genau. Ja, es gab ein paar Drehs und Kniffe, ja, aber okay. Genau, es gab Ja. erst den japanischen Film Der purpurrote Liebesbrief, dann gab es nochmal die deutsche Synchro und dann Episode 1 nochmal zu sehen. Genau. Und jetzt eben Film 22, Zero, der Vollstrecker. Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Dürfte sicherlich wieder ein klassischer, aktueller Conan-Film sein, so wie es halt in den letzten Jahren der Fall ist. Mal sehen, inwiefern dann tatsächlich der Actionanteil überwiegt, im Gegensatz zu den Ermittlungsarbeiten, wenn man das so sagen kann. Ich habe jetzt übrigens gerade aus Interesse nochmal nachgeguckt. Tatsächlich, Film 1, 4, 7 und 8 haben auch keine Detective Boys. Aber Danke. seit Jahren sind sie Aber es sind überall nicht drauf. wenige, ne? Also, Ja, aber es ist halt der die sind Hauptcast, ne? ja fast überall, ja. Auf mich persönlich wirkt das immer so abschreckend, ehrlich gesagt. Die drei, nee, die will ich, nee. Also den Film schaue ich mir nicht an. Aber natürlich schaut man den ja dann doch an. Ich meine, ist ja Conan, ne? Ja, dann haben wir noch eine Meldung zu den Gosho Aoyamas Collection of Short Stories. Die ist seit dem 12. April erhältlich und wird nach und nach jetzt auch, also auf DVD und Blu-ray, und wird jetzt nach und nach auch bei Anime On Demand hochgeladen. Und die näheren Informationen, falls es noch welche gibt, hat natürlich Kevin. Ja, genau, erhältlich. Auch zum, ich sag mal, gewohnten Filmpreis von so um die 25 €. Da sind dann einige, also 7 Short Stories drauf, also 6 und ein Making-of. Die Laufzeit variiert sehr stark von 7 Minuten bis um die 25 Minuten. Ich habe persönlich tatsächlich noch nicht zugeschlagen. Aber ich denke, 120 Minuten, also ein grober Film, etwas mehr als ein Conan-Film. Für den etwa selben Preis. Ob man sich das antun möchte, also da muss man schon ein großer Fan sein, denke ich, ne? Das ist ja nicht so etwas, was man mit Mutti oder Omi mitschauen kann, die irgendwie. Das ist ja sehr zusammenhanglos dann. Zeigt aber auch, dass die Conan-Film-Verkaufszahlen oder die von den DVD-Boxen offenbar so gut sind, dass man sich auch traut, so ein, ja, naja, Spin-off, aber sowas, was außer der Reihe zu veröffentlichen, wo die Verkaufszahlen eventuell nicht ganz so hoch sind. Denn, also, höher als beim Conan-Film auf gar keinen Fall. Ja, Tendenziell, wahrscheinlich nicht mal die Hälfte, ja, sag ich jetzt mal einfach mal so. man zielt ja auf die Conan-Fangruppe und von denen natürlich auch nur ein Bruchteil, sage ich Ja. mal, Ja. ja. Ja, aber es ist auch Scheint sich ganz ja dennoch zu das. lohnen. Was ich vielleicht noch anmerken würde, was vielleicht ganz interessant ist, ich habe jetzt schon 3, 4 gesehen davon, bei Anime On Demand tatsächlich. Und eigentlich, wir reden so von dieser Conan-Sicht, aber eigentlich kann man dieses Special auch Leuten zeigen, die mit Conan gar nichts am Hut haben, weil es eben nichts mit Conan zu tun hat. Ja, aber Und genau das ist das Problem. Denn die Menschen, die mit Conan nichts zu tun haben, die kommen erst recht nicht auf die Idee, das zu kaufen. ja, das stimmt natürlich. Ne? Das ist dann die Frage. Ja, Kasey hat es ja sehr stark unter diesem Ne? Conan-Aspekt vermarktet. Ja, wie Egmont Manga ja damals auch schon, ne? Detektiv Conan präsentiert. Das Ne? stimmt, ja, aber bei. Ohne diesen Präfix, Ja. also, wer soll sich das kaufen? Mal ganz ehrlich. Ja, aber es, wie gesagt, es würde sich auf jeden Fall lohnen. Ihr könnt ja gerne, wenn ihr Conan-Fans seid und euch das gekauft habt, könnt ihr natürlich gerne auch mal euren Freunden, die vielleicht mit Conan nichts am Hut haben, einfach mal diese Kurzgeschichten zeigen, weil sie sind halt sehr, ja, kurzweilig und man kann sie immer mal gerne gucken und ja, es sind auf jeden Fall schöne Kurzgeschichten dabei. Ja, machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland. Da haben wir zwei Meldungen, natürlich zu Egmont Manga hier in Deutschland. Einmal, dass Egmont Manga die Detective Conan Weekly Veröffentlichungen verschiebt. Und zwar wurden die Weeklies ja vormals am Donnerstag immer veröffentlicht, oder man hatte geplant, sie immer Donnerstag zu veröffentlichen. Mittlerweile sollen die Weeklies immer am Montag erscheinen, also in Japan erscheint ja ein Kapitel am Mittwoch. Und einen Tag später war es damals so, dass es in Deutschland veröffentlicht werden sollte. Das konnte nicht immer eingehalten werden, deswegen jetzt die Verschiebung auf Montag. Und dazu hat man auch ein nettes Statement veröffentlicht. Ich glaube, Kevin hat da wieder die Details zu. Genau, also das Detail, was jetzt eigentlich noch fehlt, ist nur noch, dass wir jetzt mit dem zukünftigen Veröffentlichungsrhythmus nun einen, ja, das ist jetzt nicht halbes und nichts Ganzes mehr, ne? Also wenn ich jetzt die Weekly kaufe für 1,99 € nach wie vor, dann kommt ja schon 2 Tage später in Japan das nächste Kapitel, ne? Also dieser Zauber von wegen einem Tag nach Japan-Veröffentlichung, der war ja schon länger raus, tatsächlich, leider. Aber nun wurde der ja auch noch aus dem Programm gestrichen, also komplett. Und das tut natürlich ein bisschen weh, finde ich. Allerdings, wenn man das nun schafft, wirklich konsequent jeden Montag durchzuziehen, ich meine, es gibt ja immerhin große Hürden, unter anderem bei Amazon und Google, die das alles verhindert haben, dann natürlich ist es schön, wenn man einen echten, funktionierenden Rhythmus hat. Ich sehe es aber trotzdem persönlich auch mit einem kleinen, weinenden Auge. Ja, ich denke, man muss einfach sehen, die Zielgruppe war ja ursprünglich, dass man gesagt hatte, man möchte die illegalen Leser erreichen, die das momentan oder damals zum damaligen Zeitpunkt illegal gelesen haben, möchte man aufgrund dieser Aktualität, ne, dass man sagt, wir haben einen Tag später die deutsche Übersetzung, dass man die haben möchte, und das Argument hat man ja jetzt insofern in Anführungsstreichen verspielt. Man hat natürlich jetzt Leser, so wie mich zum Beispiel, ich hatte illegale Sachen so, das hatte ich nie gelesen, und jetzt, wo es eine legale Alternative gibt, dann werde ich da nicht mehr von abweichen, von dieser legalen Alternative. Und mir ist es dann wichtig. Vielleicht nicht. Ja, genau, ich dann nicht. Und mir ist es dann wichtig einfach, dass man dann kontinuierlichen Veröffentlichungsrhythmus hat, wo man sich irgendwie ein bisschen drauf einstellen kann. Ja, und das ist mir halt wichtig. Aber klar, man hat natürlich dann diese anderen Leser, die man ursprünglich irgendwie so erreichen wollte, hatte man dann ja jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Oder ja, vielleicht springen die dann deswegen ab, weiß man nicht. Und gerne dazu nochmal in den Weekly Conancast reinhören. Philipp hat es am Anfang gesagt, also wir haben da auch sehr viel drüber gesprochen, und es ging ja auch da um die Werbemaßnahmen über Weekly, die praktisch nicht stattfinden. Ja, das hängt ja damit zusammen, mit diesem Veröffentlichungsrhythmus und sowas. Da auf jeden Fall nochmal reinhören, lohnt sich in jedem Falle. Ich möchte aber trotzdem kurz nochmal ein bisschen vorlesen, als Weekly startete vor über einem Jahr. Ich lese nur einen kleinen Abschnitt vor. Der Name ist Programm. Bereits auf nächste Woche veröffentlicht Egmont Manga jeden Donnerstag das neueste, frisch übersetzte Kapitel von Detektiv Conan als E-Manga, nur einen Tag nach Erscheinen des japanischen Originals. Und jetzt der Oberhammer. Kein langes Warten mehr, sondern zusammen mit den japanischen Fans die brandneuen Abenteuer des kleinen Meisterdetektivs genießen. Ein echter Meilenstein der deutschen Manga-Geschichte, ne? Also genau dieser eine Tag, das war eigentlich von Anfang an der große Knackpunkt, der große Mega-Selling-Point. Ja, ist natürlich auch ein bisschen schade, vor allem, weil gerade bei Kobo, soweit wir das ja in Erfahrung gebracht haben, die Kapitel immer recht zeitnah auch am Donnerstag tatsächlich veröffentlicht wurden, während es vor allem bei Amazon immer Schwierigkeiten gab. Google und iTunes lagen da ja irgendwo in der Mitte. Dass jetzt auch bei Kobo, wo die Kapitel ja eigentlich schon am Donnerstag sein könnten, das auch auf Montag verschoben wird, das ist natürlich ein kleiner Wermutstropfen. Aber kann ich es verstehen, ja. Da muss man aber auch Rücksicht nehmen auf die anderen Online-Plattformen, die von diesem hohen Tempo der Veröffentlichung überfordert werden. Denn man muss auch mal Rücksicht auf so kleine Konzerne wie Google und Amazon nehmen. Ja, ja, also definitiv, das sind solche Startup-Unternehmen, hast du schon gesagt, ne? Also da kann man ja... Ich will da nicht irgendwie verschwörungstheoretisch rangehen, aber ich muss sagen, ich fand es von Anfang an ein kleines bisschen komisch, wie in diesem Statement von Egmont Manga die Schuld komplett auf die Online-Handelspartner abgewälzt wird und zu sagen, ja, wir haben in unserem Lektorat und so, und wir haben das alles geschafft, das zu etablieren in kürzester Zeit, und wir kriegen das alles hin, aber die Online-Handelspartner... Also es kann natürlich sein, Wir haben da nicht den Einblick, aber ich fand das irgendwie ein bisschen komisch, dass da Ja, vor allem, also weil ich habe das jetzt nicht so versucht, so zu sagen, wie du es jetzt gesagt hast, aber tatsächlich, wenn man Edmund zitiert, also ihr Statement, wieder ganz kurz nur, obwohl wir es geschafft haben, mit viel Einsatz alle internen Prozesse von der Übersetzung bis hin zum Lektorat in kürzester Zeit zu bewältigen, ja, bewältigen ja, aber wie, ne, hat das hohe Tempo der Veröffentlichung die beteiligten Online-Handelspartner ja, wiederholt überfordert. Also das finde ich schon ziemlich ein ziemlich heftiges Statement, wobei wir ja genau wissen, dass die internen Prozesse bei Edmund Munger in Sachen Detektiv Conan Weasley, also vielleicht war wirklich viel Einsatz dabei, ja, aber ja, wir wissen wie ja nicht, dieser viele Einsatz da diese internen Prozesse so wirklich bewältigt hat. Ja, wir wissen natürlich nicht, was jetzt davon wirklich stimmt und was Vermutung ist. Also, ob jetzt, es kann natürlich sein, dass Egmont Manga wirklich innerhalb von kürzester Zeit, keine Ahnung, das Kapitel bekommt und einen Tag später ist es komplett auf Deutsch übersetzt fertig und bei Amazon, Google und Co. eingereicht. Hm. Oder ob es tatsächlich doch ein bisschen länger dauert und also, das sich bei Google hinzieht oder bei Egmont oder wo auch immer jetzt der Schwachpunkt liegt. Das wird natürlich jede Seite, wenn Amazon ein Statement veröffentlicht hätte, hätten sie natürlich gesagt, ja, wenn Egmont das zu spät einreicht, ist halt deren Pech. Aber Amazon schert sich natürlich nicht um so einen kleinen, also kleine Anführungszeichen Verlag. Ja, wo jetzt die Schwachpunkte liegen, kann man nur mutmaßen. Ist natürlich, also mindestens eine Woche im Voraus haben die Kapitel bei Egmont. Mindestens. Also ich, muss eigentlich der Fall sein. Ich würde sagen, ja, genau. Das ist kein, also ich würde es nicht als Versagen bezeichnen von Egmont und Manga, weil ich da die ganz kurz, genau, wir werfen Egmont gar nicht Versagen vor, nee, ja. Also ich jedenfalls nicht, ich werfe ihnen aber vor, sich selbst als heilige Ritter darzustellen und alle anderen sind schuld, nur wir nicht, obwohl die selbst genug Fehler machen in ihren Veröffentlichungen. Und obwohl zum Beispiel auch mal in manchen Wochen der japanische Publisher nicht liefert und es deswegen verschoben wird, weil die Japaner haben uns zu spät Material geliefert. Aber das wird ja auch vollkommen fallen gelassen. Vielleicht wollte man jetzt nicht den internationalen Partner dann noch irgendwie an den Pranger stellen, aber das liegt nicht an EMA, das liegt aber auch nicht an den Onlinehandelspartnern, war aber genauso öfter mal Grund für eine Verschiebung. Das wird komplett unerwähnt gelassen. Mhm, stimmt. Ja, und genau, deswegen würde ich sagen, Versagen würden wir jetzt, also würde ich EMA auch nicht vorwerfen, aber so eine gewisse Teilschuld muss man halt doch irgendwo sicher mit Sicherheit auch bei EMA finden, suchen. Ja, genau, aber ja, sagen wir es so, man merkt, in diesem Statement macht es sich immer irgendwie ein bisschen zu leicht, das alles zu erklären. Ja. Ja, es sind natürlich auch sehr viele Kapitelveröffentlichungen, die jetzt über einen Kamm geschert werden. Also wir haben ja schon 23 Weeklies vorher gehabt. Da wird natürlich einige Male tatsächlich Egmont schuld gewesen sein, einige Male vielleicht auch die Handelspartner und einige Male der japanische Lizenzgeber. Also da wird alles, ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Und ja, tatsächlich ist es ein bisschen leicht, sich da durch das herauszureden. Und es ist natürlich auch schade, dass wir jetzt dauerhaft die Verschiebung von Donnerstag auf Montag haben. Denn dass es da dann auch wieder einen Schritt rückwärts gehen könnte, dass man sagt, oh, jetzt klappt ja doch alles besser als geplant. Wir bringen das jetzt immer schon am Freitag. Das glaube ich wirklich nicht, dass wir das. Also das, ja. Da wird er sich aber hier, nee, das ja, wir sind macht jetzt, er auf wir sind jetzt Fall. Tatsächlich dauerhaft auf diesen Montag festgeschrieben, ja. Würde ich so sehen. Das ist ein bisschen traurig. Ja, man wird sich das vor Gedanken drüber gemacht haben, gesagt haben, na gut, Donnerstag schaffen wir nicht, schaffen wir Freitag, oh, können auch knapp werden, am Wochenende arbeitet niemand, gut, ja, dann machen wir es halt vielleicht am Montag, ne, also, ja, ich sehe auch eher schlechte ja, so, Chancen. So wird das in der, also ich glaube tatsächlich auch, dass das so in der Redaktionssitzung dann auch ablief. Freitag, naja, ne, ja, wird knapp, ne, Wochenende, ich will auch mal wieder um 14 Uhr nach Hause vielleicht, ne. Und dann arbeitet keiner mehr, Samstag, Sonntag, ja, Montag, dann Montag, ne? Wann kommt eigentlich das nächste Kapitel? Oh, Mittwoch schon. Ja. Wenn sie ein Kapitel verspätet hat, also nicht am Donnerstag erschienen ist früher, dann ist es ja immer erst in der nächsten Woche auch am Donnerstag veröffentlicht worden. Ich glaube, dass die Egmont wird dann ja in der Zwischenzeit gesehen haben, also sie werden ja versucht haben, das zu dem richtigen Donnerstag zu veröffentlichen oder haben es davor eingereicht und dann wurde es halt entsprechend erst am Freitag oder meinetwegen auch erst am Montag freigeschaltet, in Anführungszeichen. Die werden das ja gesehen haben und dementsprechend dann den Schluss gezogen haben, ja, Donnerstag ist dann tatsächlich zu knapp. Also, wenn das jetzt so ablief, ich weiß es ja wirklich nicht. Wir spekulieren natürlich nur, ne? Glaskugelei. Ja. Ich fand das vorher auch immer so furchtbar unflexibel, dass wenn sich ein Kapitel verspätet hat, dass dann gesagt wurde, okay, dann verspätet sich jetzt aber auch eine ganze Woche. dass wir trotzdem Donnerstag haben, habe ich nicht verstanden, warum. War das irgendwie, weil sie sich dachten, ja, die Leute checken nur am Donnerstag den Shop irgendwie? Ja, würde ich vermuten. Ja, tatsächlich. Wahrscheinlich. Könnte man natürlich vielleicht entgegenwirken, indem man Werbung für den Release auf Social Media macht, aber das haben wir ja schon besprochen im Weekly Podcast. Ja. Genau, es sind jetzt auch schon zwei neue Weeklies erschienen, immer am Montag, Weekly 24, 25, wo wir gleich noch drüber sprechen werden. Das hat ja auch gut geklappt. Die Frage ist natürlich, wenn das jetzt am Montag auch tatsächlich nochmal verspätet sein sollte, dann schießen sie den Vogel endgültig ab. Wenn es dann auch wirklich nur eine Woche später wieder erscheint, dann haben wir das anderthalb Wochen nach dem japanischen Release und dann wird's also fast zwei Wochen schon. Das ist ja dann elendig spät, muss man sagen. Also das, ja, also ein Schmeckle bleibt, ne? Das darf nicht passieren, wenn das tatsächlich durchgeht. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch, wenn man jetzt sagt Montag und sich darauf festnagelt, dann sollten sie jetzt auch wirklich, wirklich am Montag wirklich immer die Kapitel bringen, dass das auch gnadenlos jede Woche so funktioniert. Ansonsten, ja, Schmeckle bleibt. Gut, ja, soviel zu diesem Thema. Wir haben auch noch eine erfreulichere Meldung im Zusammenhang mit Egmont Manga. Und zwar werden zwei neue Sonderbände veröffentlicht. Einmal Creepy Cases und Bourbon on the Rocks. Was hat es damit auf sich, Kevin? Ja, Prost Mahlzeit erstmal. Und dann genau geht es zu den beiden neuen Sonderbänden. Den einfachen zuerst. Bourbon on the Rocks ist die Toro Amuro Selection aus Japan, die nach Deutschland kommt. Und der andere Sonderband, Creepy Cases, tja, das ist ein Sonderband. Ich möchte einmal Marco Walz zitieren. Primär geht es mir nämlich um die Fälle, die einen leicht paranormalen Touch oder Horrorbezug, in Klammern Geister, Monster etc. haben. Ja, da könnt ihr euch also schon mal überlegen, welche Fälle da eurer Meinung nach genau in diesen Horrorbezug hineinpassen, und ich bin mir ganz sicher, ihr habt eine hervorragende Fallauswahl. Ja. Da sind wir auch schon bei uns im Conan-Forum groß am Diskutieren, welche Fälle denn da reinpassen würden. Da haben zahlreiche Nutzer schon gute Vorschläge geliefert. Mm. Mal sehen, was dann im Endeffekt wirklich drin ist. Also ich freue mich auch sehr drauf. Mal sehen. Lasst euch überraschen. Ja. Und vor allem auch, ja. Genau. Bisschen doof finde ich ehrlich gesagt, dass noch kein genauer Release genannt wurde, sondern, okay, bei Amazon kursiert irgendwas, aber Egmont Manga hält sich da wie schon in den letzten Jahren immer bedeckt, sondern sagt ja, nur, also offiziell wissen wir nur zwischen Oktober und März 2020. Das ist halt immer ein bisschen schade. Also andere Manga-Publisher geben auch genaue Monatslisten heraus, schon vorab, wo man dann sehen kann, dann und dann erscheint ein Band und hier ist es halt wieder, ja, so ein grober Zeitraum, Oktober bis März, ja, lässt jetzt nicht wirklich viel Planung, ne? Also statt einfach zu sagen, ja, November und Februar sind's oder was weiß ich, was das für Monate sind, sagt man, ja, so ein grober Zeitraum und da erscheinen zwei neue Bände, ja, hier, könnt ihr ja gut rätseln und wir sagen auch nie Bescheid, wann es jetzt genau erscheint. Nee, das muss man sich immer selber zusammensuchen. Ja. Zum Beispiel auf conannews.org, ne, wo auch sonst. Ja, uns liegt die vorläufige Fallauswahl seit ungefähr zwei Monaten vor. Ja, ist, also wir dürfen noch nichts sagen, die ist auch noch nicht final, darum vorläufig, aber ja, ist sehr modern angehaucht, so sag ich mal ganz grob einfach mal ins Blaue hinaus. Ob das gut ist oder schlecht, wird sich dann zeigen, je nachdem, wie die finale Fallauswahl aussieht, ne? Genau. Bourbon on the Rock ist natürlich auch sehr modern angehaucht, eben weil Bourbon ein sehr moderner Charakter ist. Ja. Ja, würdet ihr denn glauben, dass Bourbon on the Rocks, Phil hat das mal im Forum angesprochen gehabt, ob das vielleicht auch so ein Test ist, um zu gucken, naja, ist Bourbon ein beliebter Charakter oder aka Zero, um vielleicht auch Zero's Tea Time mal zu gucken, ob das irgendwie so erfolgreich ist, dass man sagt, ja, Zero Tea Time könnte man vielleicht mal in Deutschland veröffentlichen, oder ist das völlig eine gute Idee, ne? Also Marco Walz hat ja auch schon auf Twitter mal jemandem geantwortet, wir behalten das immer im Auge, Zero's Tea Time und so. Das ist definitiv ein Testballon. Ja, vielleicht das Problem ist, ob die Leute das dann wissen, wenn es Bourbon draufsteht. Nein, so, das traue ich den Zero-Fans schon noch zu. Ja, okay. Bourbon on the Rocks. Wir sind jetzt scheinbar auch bei den japanischen Sonderbänden wieder bei Kick It Like Conan angekommen. Hatten wir da nicht letztes Mal erst wieder drüber gesprochen, dass über mit Selection, nee, ja, das war beim Dead or Alive-Dings. Ja, da haben wir nochmal drüber gesprochen, über exzentrische Titel. Und schupp, nächster News-Podcast, haben wir wieder Was We Calculate Können mit Bourbon on the Rocks. Beziehungsweise. Das, genau darauf, das wollte ich noch sagen. Ich finde das ehrlich gesagt echt furchtbar. Also, also, wenn man das macht, bei Sonderbänden, die zum Beispiel nur in Deutschland, die es nur hier gibt, ne? Wenn man sich dann sagt, okay Leute, wisst ihr was, wir hauen einfach mal ein wenig auf die Kacke, ne? Aber ich fand das schon ganz ehrlich bei Kickflight Conan falsch, also man nimmt den Titel und verfälscht ihn komplett. Man übersetzt ihn gar nicht, man macht einfach irgendwas anderes draus. Das finde ich bei allen Kreationen, wie jetzt zum Beispiel, ne? West in the West gibt's ja nur hier, Karte und Orchideen, auf Vaporo, das sind alles Filler, die es nur hier gibt. Okay, dann macht man ja auch eigene Titel dafür. Okay, sehe ich ein, verstehe ich, finde ich okay, kann ich mitleben. Aber japanische Titel, die völlig in Ordnung waren, dann völlig zu ver... Ich weiß nicht. Ja, also man hätte natürlich alles irgendwie... Bourbon Edition, keine Ahnung, FBI Edition. Nee, einfach Toro Amuro Selection. Ja, alles mit... Warum hat man das nicht einfach... Was hat dagegen gesprochen? Was war daran nicht in Ordnung? Ich will zurückversetzt werden in der Zeit und dann diese Redaktionssitzung miterleben. Denn ich weiß, Steffen Hautung hat mir erzählt, und das habe ich euch dann auch im Interview mit reingeschrieben oder mit reinschreiben lassen, die Sherry Edition, die so heißt... Der Name wurde ja in der Redaktionssitzung beschlossen. Erst dort. Und Steffen wollte ja einen anderen Titel haben. Die anderen Titel waren zugegebenermaßen nicht besser. Aber, oder nicht viel besser. Aber ich meine, Sherry Edition, das war halt auch irgendwie doof. Bei der Fallauswahl, wenn man sieht, ne? Ja, gut. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, vielleicht falls es der ein oder andere, wie ich, bis jetzt gerade eben verdrängt hat, dass ein Arbeitstitel von der Sherry Edition war, Detective Conan featuring Ai Haibara. Oh, hör auf, oh nein. Nein, oh. Falls man das vergessen hat. Das Feature hätte ich gerne angehört, ja. Also, für mich hat es sich gerade angefühlt, als hätte ich Lakritz gegessen. Boah, furchtbar. Ich finde es auch wirklich ein großes Durcheinander mit diesen verschiedenen Sonderbandtiteln, wo jetzt alles quer durch den Gemüsegarten ist. Mal halt Edition, mal Selection, mal Kick It Like Conan, mal dies, mal das, mal jenes, mal Part 2, dann Returns und hast du nicht gesehen. Das ist am Anfang natürlich sehr amüsant, komödiantisch. Ja, ich fand's zum ersten Mal lustig, ja. Ja, genau, aber wir haben jetzt ja mittlerweile schon... Ich weiß nicht, wie viele Sonderbände, über 10 auf jeden Fall, die im Regal stehen und da irgendwie eine Reihenfolge reinzubringen oder so. Ich kann mittlerweile kaum noch, sich an die verschiedenen Titel zu erinnern und die auch wirklich nach und nach aufzuzählen, das ist eine eigene Leistung inzwischen. Ja, also. Ich glaube, es ist so, wie Philipp gesagt hat, ne? Ob das jetzt Edition heißt oder Selection, das ist eigentlich dann wurscht, nur es sollte halt einheitlich sein. Ne? Das ist eigentlich das Entscheidende, dass man, wenn man... Also hin und her finde ich halt doof. Detective Conan vs. Kaito Kid, Special Black Edition, Special Romance Edition, Kick It Like Conan, FBI Selection. Ja, das ist natürlich der Hammer. Shinichi Edition, Shinichi Returns, Sherry Edition, bla bla bla bla. Und dann am Ende wird Double Face Edition, obwohl es Selection im Original heißt. Und jetzt halt Bourbon on the Rocks. Ja, wenn man das bei Amazon oder irgendwo anders sucht zum Kaufen, dann ist man genau, ja vollkommen... Was willst du da eingeben? Ja, muss man erstmal wirklich den genauen Titel wissen, so Bourbon on the Rocks. Wenn du jetzt irgendwie, du weißt aus dem Japanischen, oder gab es mal einen Sonderband, der hieß Toru Amuro, wie hieß der, Toru Amuro Selection? Dann muss man jetzt erstmal wissen, wie der auf Deutsch wirklich heißt, statt dass er einfach auch in Deutschland Toru Amuro Edition meinetwegen auch heißt. Das kann man ja beliebig ändern. Aber einfach den Namen des Charakters, der gefeatured wird... Und dann am Ende Edition ran. Das ist doch nicht wirklich schwierig. Und der Oberhammer ist noch, wenn man bei Twitter den Hashtag Best in the West eingibt. Ja, ratet mal, was da kommt. Na, sicher nicht der Detektiv Conan Sonderband. Da kommt irgendwelcher Baseball-Kram und irgendwas Amerikanisches und irgendwelche Cowboys und... Also, wer würde denn sowas bei Amazon eingeben und dann einen Conan Sonderband sich erhoffen? Oder umgekehrt, ne? Wahrscheinlich hört sich jetzt Egmont Manga diesen Podcast an und sagt, okay Leute, wir haben verstanden, wir benennen den Sonderband um in Bourbon on the Rocks Selection. Ah, ja, okay, dann wäre ich immer, dann wäre ich konform mit dem Titel, also das ist in Ordnung. Ja, Ja. also ein Kracher ist natürlich auch noch Karate und Orchideen, woran nicht mal auftaucht im Titel, was dann noch schlimmer ist. Ich meine, aufgewacht Kokoro, da hast du Kokoro zum Beispiel mit drin, aber Karate und Orchideen, da musst du auch erstmal den Witz dahinter verstehen, um Ran da zu identifizieren. Das ist ja noch ein Ja, weiterer Best in the Gedankensprung. West. Da habe ich auch nicht Hengi im Stimmt Kopf auch wieder, ja. erstmal. Also, Yes. Na, da. Ich meine, was für ein Westen? Da kann man Reden immer. die ja von Ossi und Wessi Deutschland oder Na, was? da kann man immer über zwei. Weil im Deutschen heißt er ja der Meisterdetektiv des Westens. Das Ja, so, so kann man natürlich. liest man immerhin noch im deutschen Manga. Dass Ran Orchideen bedeutet, das liest man im deutschen Manga normalerweise nicht. Apropos Witze, eine Sache noch zu Bourbon on the Rocks, denn ich muss dabei immer an falsches Spiel mit Roger Rabbit denken, wenn man den Film noch kennt, wo Eddie Valiant bei Ja. den Cartoon-Kellnern Bourbon on the Rocks bestellt. Und er schreit hinterher, und ich meine Eis, was ich früher nicht verstanden habe, aber die Pinguin-Thun-Kellner packen ihm halt wirklich Steine rein, weil er sich Bourbon on the Rocks wünscht. Also ich habe mal gelesen, Whisky trinkt man am besten ohne Eis. Also Das ich ist weiß nicht, ob korrekt, wir jetzt ja. hier. Ja, oder? Hab ich Ja, mal? Hat mir mal der Kenner. ein Kumpel auch erzählt dann. Egal. Jedenfalls wird hier auch noch ein falscher. Wie sagt man, falsches Trinken auch noch hier beworben. Nee, also, ich möchte mal ganz kurz für mich zusammenfassen, weil das jetzt echt eine Hasstirade war. Was ich sagen wollte in all dem, ich finde die Namenskonventionen, die Egmont Manga hier im Rahmen der Detective Conan Sonderbände anwendet, an und für sich fragwürdig. Ja, würde ich genauso unterschreiben. Man hätte da andere Titel wählen können, hat sich jetzt dafür entschieden, für so humoristische Veranlagungen bei den Titeln das vorzuführen, kann man, ist natürlich gut. Würde mich aber freuen, wenn man einen ja, anderen Weg einschlagen würde. Also Creepy Cases ist ja okay. Bourbon on the Naja, Rocks, meinetwegen also auch. Creepy Case ist okay, solange wir nicht darüber reden, wie einheitlich das ist mit deutschen Titeln, englischen Titeln. Aufgewacht Das kommt Kokoro tatsächlich noch und dazu. Best Don't US. get me started. Also, Wir machen mal einen da könnte extra ich noch Podcast ganz über viel die mehr Titel. erzählen, ja. Ja, Sonderbände dann. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Also, wir können festhalten, es erscheinen zwei neue Sonderbände: Creepy Cases, Bourbon on the Rocks. Der eine aus Japan, der andere mit schaurigen Fällen als deutschland-exklusiver Sonderband. Oktober 2019 bis März 2020 erscheinen sie. Vermutlich 6 € pro Band. Genaueres wissen wir noch nicht, wann genau und wie viel enthalten ist und so. Auch bei Bourbon on the Rocks wissen wir es durchs japanische Original. Sobald mehr bekannt ist, sagen wir es euch. Ja, über die Titel kann man sich streiten. Ich meine, Creepy Cases ist zugegebenermaßen besser als furchteinflößende Fälle. Ja, also, Ja. das wäre so ein Titel. Also, da werde ich aber auch, aber hier. Ja. Ah. Oder wir machen einfach, also nicht Creepy Cases Selection, sondern Creepy Cases Bindestrich Sammlung. Dann ist es doch ein guter Titel, oder? Oh Oh, Gott. da hat man wirklich die schlimmsten Welten kombiniert, ja. Ja, es ist jetzt halt nur noch das eine. Das Problem ist halt, es gibt mittlerweile so viele Sonderbände und man hat sich immer wieder anders verausgabt und für lustig befunden. Jetzt kann man keine Einheiten mehr fahren, weil man das alles schon vor Jahren in den Haufen geworfen hat. Dann gibt es als nächsten Ja, Titel also. einfach einen komplett japanischen und das passt dann auch. Da haben wir alles mal abgedeckt. Machen wir weiter mit den Detective Conan Weekly Kapiteln. Da sind ja auch, wie gesagt, ein paar erschienen, nämlich zwei an der Zahl, Weekly 24 und 25, auf Japanisch Kapitel 1032 und 1033. Und was da so passiert ist, das weiß wie gewohnt Lasse. Genau, wir begeben uns mit Rumiwakasa, Sumiko Kobayashi und den Detective Boys in die Berge von Gunma. Dort erwartet die Leute ein Columbo-Style-Fall, das heißt, es gibt mal wieder nur einen Verdächtigen, hat Aoyama jetzt länger nicht gemacht. Wir erinnern uns vielleicht, in Band 89, 90 hatte man mal so drei Fälle am Stück, wo nur ein Verdächtiger da war, wo wir gesagt haben, oh, das wird ein bisschen zu viel, aber seitdem hat er dieses Schema gar nicht mehr angewandt tatsächlich. Jetzt ist es wieder da. Der Fall darum, relativ simpel, deswegen gehe ich da gar nicht kurz drauf ein. Eine Frau ersticht ihren Verlobten und vertuscht das mit einem sehr simplen Trick, wo natürlich die Detective Boys und so ihr Alibi sind, klar. Das stimmt, das passt natürlich vorne und hinten nicht und Conan durchschaut das alles. Das Wichtigste am Fall ist aber erstmal, dass Fräulein Wackerstein natürlich wieder ihre kleinen Flashbacks und ihre kleinen Momente hat. Unter anderem ein größerer Flashback durch das Wort Glücksbringer wird bei ihr ausgelöst, wo sie an Koji Haneda zurückdenkt, der mit einem Shogi-Stück rumfummelt und irgendein japanisches Sprichwort mit Shogi von sich gibt. Immer diese tollen Sprichworte. Ich dachte jetzt, wo Kome weg ist, haben wir es nicht mehr, aber nein. Koji bringt's wieder. Und er sagt dann auch so, wie Rumi sich jetzt erinnert, ja, das ist mein Glücksbringer und willst etwas sagen, willst mich trotz alledem umbringen. Was natürlich im Japanischen super vage formuliert ist und man weiß nicht, was damit überhaupt gemeint ist und zu wem er das sagt. Klar, typischer vager Dialog, wie Gosho Aoyama ihn gerne benutzt. Und Rumi kriegt dadurch aber wirklich einen halben Anfall, dass sie bricht so ein bisschen zusammen, ihre Brille fällt runter und sie hält sich ihr rechtes Auge, was Haibara und Conan nicht unbemerkt bleibt. Das, was noch wichtig wäre oder beziehungsweise vielleicht interessant zu wissen wäre, ist, dass in diesem Kapitel extrem viele Anspielungen auf Rumiko Takahashis Manga Urusei Yatsura bestehen. Denn in Urusei Yatsura war der Hauptcharakter Lum Invader. Lum Invader kennt man in Detective Conan aus Kapitel 906, wo Haibara Rum mit Lum verwechselt, wenn man es im Japanischen gleich schreibt und spricht. Und Lum Invader wird im Anime von Urusei Yatsura von der Synchronsprecherin gesprochen, die in Conan Rumi Wakasa auch spricht. Und der männliche Hauptcharakter und Lum Invaders Lover und quasi Gegenstück in Urusei Yatsura wird in Detective Conan gesprochen vom Synchronsprecher von Yamamura. Und Yamamura taucht natürlich auf in den Bergen von Gunma. Das heißt, Gosho Aoyama platziert hier massive Easter Eggs für Urusei Yatsura. Was ganz interessant ist und natürlich sogar handlungsrelevant, weil Rumi wurde nach Rumiko Takahashi benannt, der Autorin, und der Synchronsprecher von Wakita hatte auch eine Sprechrolle in Urusei Yatsura, das heißt, nach Gundam sind wir jetzt also quasi bei dem Anime gelandet, was die Anspielung angeht. Von daher muss man da wahrscheinlich ein bisschen eine Abstriche machen in der deutschen Version, das ist nämlich einem fast gar nicht ersichtlich. Aber dafür gibt es ja zum Beispiel auf conwiki.org in den einzelnen Kapiteln zum Beispiel Trivia-Sektionen, wo das alles nochmal aufgeschlüsselt wird. Ja, genau. Conan löst dann den Fall, betäubt Inspektor Kommissar Yamamura und Rumi bemerkt das auch, aber naja, sie macht wohl nichts Großartiges. Und am Ende hat Ayumi, die hat ein vielprächtiges Klebeblatt gesammelt für die Lehrerin, für die Täterin. Und sagt dann, ach ja, jetzt ist die Täterin aber doch die Täterin. So sagt sie das natürlich nicht. Die Täterin ist die Täterin. Ja, es stellt sich dann raus, die Frau ist die Täterin. Oh, welche Überraschung, sie sticht ihren Mann ab. Und dann sagt sie, ja, dieses vielprächtige Klebeblatt wollte ich ihr eigentlich schenken, dann schenke ich es jetzt Ihnen, Fräulein Wakasa. Und Rumi sagt, ach, das ist ja lieb, Ayumi. Und dann hinter ihrem Rücken wirft sie das Klebeblatt rücksichtslos weg. Was Conan auch nicht unbemerkt bleibt. Und damit endet dieser Fall. Rumi ist zwielichtiger denn je. Und mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Wir haben jetzt erstmal wieder Pause bis Juni. Diesmal nur ein kleinerer Fall, vielleicht das nächste Mal ein größerer Fall. Aoyama hat auf dem Kulturfest der Shonen Sunday gesagt, nächster Fall ist mit Subaru Okiya, Ai Haibara und Masumi Sera. Das heißt, wir werden wahrscheinlich im Akai Family Plot wieder beim nächsten Mal ein paar Fortschritte machen. Ja, insgesamt ein sehr cooler Fall und du hattest es eben schon angesprochen mit Rumi Wakasa. Mir gefällt sehr gut, ihre Fälle gefallen mir immer sehr gut, wenn sie auftritt. Und wie sich der Charakter bislang entwickelt, ist sehr vielversprechend, muss ich sagen. Hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, der Fall. Wobei, wie du schon sagtest, Trick sehr simpel. Von daher, ja, und natürlich dieser Columbus-Style, wenn man nur einen Täter hat, das gefällt ja vielen auch nicht so. Wir wissen schon, ich glaube, in der ersten oder zweiten Seite, wer der Täter ist. Von daher, ja. Ich finde es immer sehr cool. Das ist Trumpf. Ich mag das sehr. Ja, ich mag es zum Beispiel nicht so, aber insgesamt trotzdem, weil Rumi da so coole Momente hatte, schon ein guter Fall. Ich finde dieses Konzept eigentlich auch ganz nett. Ist halt immer wieder eine nette Abwechslung. Aber muss schon sagen, selbst im Vergleich zu einen verdächtigen Fällen, normalerweise ist der Trick hier schon sehr simpel. Also ich bin, also da, man hat gemerkt, dass, also, man hat gemerkt, dass die Kapitel kaum damit vollgekriegt, dass Aoyama kaum die Kapitel vollgekriegt hat, um auf 3 Kapitel zu kommen, mit dem Trick alleine. Deswegen, also, ist der Fall sehr ruhig und nimmt sich sehr viel Zeit für Sachen, die nicht zum Fall gehören, was eigentlich ja auch mal eine ganz nette Sache ist, so, aber der Fall ist halt dünn. Gut, Rumi ist dafür cool und unbedingt stören tut mich das jetzt auch nicht, aber ja, wenn man jetzt nur für den Trick liest, dann muss man sagen, ja, war sehr viel einfacher. Trotzdem, das Konzept der einverdächtigen Fälle finde ich trotzdem super. Genau, also ich würde mich da auch anschließen, der Fall war sehr dünn bestückt, im Vergleich zu anderen Fällen, wo der Verdächtige oder der Täter schon feststeht. Hier eigentlich ein klassischer Detective-Boys-Fall, einziger Pluspunkt, Rumi Wakasa, fertig, so. Ja, war ein etwas kürzerer Fall, von daher, ja, Spannung kam jetzt nicht so unbedingt auf. Wirklich, das Interessanteste habt ihr schon gesagt, das war halt das mit Rumi, dieser Moment, wo man dann wieder interpretieren könnte, na, was ist denn da jetzt schon wieder los, wie steht das im Zusammenhang, ist sie vielleicht auch rum oder nicht, sie ist ja immer noch verdächtigt und wir wissen es auch noch nicht und wir können wieder ganz viele Überlegungen anstellen und ja, schauen wir mal. Ich finde persönlich aber Überlegungen kann man auch zu dem, ja, End-Move, sag ich mal, anstellen, als sie dieses Kleeblatt wegwirft. Finde ich persönlich so auf den ersten Blick, dachte ich, alter, richtige, nicht so nette Lehrerin, einfach kriegt von ihrer Schülerin was, so ein Kleeblatt geschenkt, 4-blättrig auch noch, das ist ja schon mal immerhin was, findet man nicht alle Tage, ich hab's auch schon mal vergeblich gesucht, naja, und dann, ja, wirft sie das einfach so weg, vielleicht ist es aber auch ein Zeichen dafür, ja, dass sie nicht an Glück glaubt oder so und, ja, mal sehen, was uns noch erwartet, jetzt kommt ja erstmal die Pause, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns noch erwartet und, ja, der Fall jetzt war eher so, ja, sagen wir so, durchschnittlich. Na, vielleicht sieht sie ja die Detective Boys als ihre Glücksbringer an. Braucht sie keinen Kleeblatt mehr. Wer weiß. Sie findet Ayumi so toll, dass sie abstechen wird in dem Moment. Ja, da war ja was. Naja. Ja, führt auch in der Community zu Fanspekulationen natürlich eher scherzhaft so, hasst Rumi Wakasa eigentlich Ayumi so sehr? Oder, steckt da was anderes dahinter. Ich bin ja der Meinung, sie hasst Ayumi einfach nur. Das wäre wirklich ziemlich lustig. Nein, das arme Mädchen, wie kannst du nur? Warum kann sie sich da nicht einen anderen Detective Boy aussuchen, wie zum Beispiel Genta oder so? Naja, gut. Ja, da wäre ich auch auf deiner Seite. Eine kleine Sache zu den Weekly-Kapiteln noch, die dich, Kevin, natürlich auch noch interessiert. Seit Weekly 23 schafft es EMA tatsächlich, Marco Walz im Impressum zu listen. Weekly 23, 24 zum ersten Mal, nicht Steffen Hautung im Impressum, sondern Marco Walz. Und dieses Kapitel im Weekly 25 ist es zum ersten Mal passiert, dass im Impressum steht verantwortlicher Redakteur Marco Walz und Michael Peter. Wuhu! Endlich! Ja, das ist wirklich ein Grund zu feiern. Nach einem Jahr Detective Conan Weekly, endlich. Ich dachte, er wäre eine Sockenpuppe, aber er gibt's wirklich, ja. Das ist eine noch größere Story als das, was Eichenkonnen passiert. Die Story des Impressums von Detective Conan Weekly. Ja, ich muss zugeben, ich habe auch geguckt also, und habe gedacht, hey, es ist endlich soweit. Gut, machen wir weiter mit der spoilerfreien Zone. Da haben wir auch noch ein paar Meldungen parat. Einmal Film 23, The Fist of Blue Sapphire. Ist am 12. April in den japanischen Kinos gestartet und das auch recht erfolgreich. Ja, die Zahlen sprechen für sich. Am ersten Tag wurden schon über 313.000 Tickets verkauft, 3,3 Millionen Euro eingespielt. Also man liegt wieder über den Einnahmen und Zuschauerzahlen von Film 22. Wenn sich das so hält, wird man natürlich auch am Ende wieder den Film 22 insgesamt schlagen. Von daher mal abwarten, was sich da noch so entwickelt. Falls es weitere Zahlen gibt, werden wir euch natürlich darüber informieren. Also bis jetzt schon sensationell, was dort wieder abgeht mit dem neuen Film. Und von Jahr zu Jahr wird es ja immer krasser. Wir können das gar nicht, wir erwähnen das ja jedes Jahr wieder, aber es ist trotzdem immer noch sensationell, dass hier Rekord um Rekord geschlagen wird. Ja. Genau, dann haben wir noch drei neue Manga, die in Japan erschienen sind. Band 96, Zero's Teezeit Band 3 und Hanni no Hanzawa-san, oder der Täter ist Herr Hanzawa, Band 4. Und da hat Lasse, glaube ich, noch ein paar Informationen zu. Ja, genau. Scheinbar hat sich Shugakukan jetzt darauf eingestellt, so, wir haben hier diese Konsachen und so unregelmäßig wie direktiv, also es ist ja eigentlich gar nicht mal unregelmäßig, sondern die Abstände sind ja regelmäßig, nur sind jetzt halt sehr lang. Und deswegen machen wir es jetzt scheinbar immer so, dass diese drei Spin-Off-Sendungen und dann halt noch kleinerer Kram wie Movie-Manga und so, alles an einem Tag veröffentlicht wird. Nämlich diesmal war es der 10. April, perfekt in der Woche, wo der neue Film startet. Trotzdem sind die Bände verkaufszahltechnisch nicht so gut gestartet wie im letzten Oktober, der Dreifach-Release, aber ist immer noch alles sehr hoch, vor allem auch für Shonen Sunday-Verhältnisse. Und ja, ich finde das eigentlich ganz nett, dass man so diese Synergie ausnutzt. Muss man aber schauen, wenn es jetzt nächstes Mal auch wieder ein bisschen weniger ist, ursprünglich in der ersten Woche und so, da muss man gucken, ob diese Con, also auf, ich habe auf Twitter von einigen Shonen Sunday-Bloggern, die sich allgemein mit der Shonen Sunday beschäftigen, den Term Con-Apokalypse gelesen, weil da das Einzige, was sich aus dem Magazin richtig gut verkauft, kommt und all die kleinen Bände aus dem Magazin, die irgendwie eine Woche später erscheinen, plattgewalzt werden. Ob so eine Con-Apokalypse auf lange Sicht Sinn macht, wird man da sehen müssen beim japanischen Publisher. Aber die waren ja bisher sehr darauf bedacht, ihr Zugpferd ein bisschen zu schonen. Das heißt, wenn die Verkaufszahlen langfristig unterleiden, werden die ja bestimmt gegensteuern. Ja, angekündigt ist auch schon der nächste Release, nämlich bei allen drei Bänden stand drin, ja, Herbst 2019. Also vermutlich wie letztes Jahr wieder im Oktober der nächste Dreifach-Release. Ja, ich denke, man wird sich auf solche Spin-Off-Reihen, ich sag das mal so, auch in Zukunft einstellen müssen. Ne? Also wenn dann das, wie du sagst, wirklich das Shogakukan-Zugpferd irgendwann mal im Stall stirbt oder so, wie auch immer, es muss ja irgendwie Junge mal bekommen, ne? Ja, und ich denke auch mit den Detective Conan Releases, dadurch, dass jetzt ja Aoyama seinen Arbeitsrhythmus umstellt und wir immer weniger, naja, seltener Conan-Bände bekommen, ist es vielleicht auch nicht verkehrt, wenn Egmont Manga vielleicht auch darüber nachdenkt, diese größeren Abstände, in denen die Conan-Bände natürlich auch nach Deutschland kommen, dann eventuell zu füllen mit anderen Serien, zum Beispiel den Short Spin-Offs. Ja, Short Stories vielleicht nicht, aber mit Zero's T-Zeit natürlich. Man kann natürlich auch mit Sonderbänden füllen, wie es aktuell der Fall ist, aber irgendwann wird da ja auch das Material ausgehen und ob man allzu viele Deutschland-exklusive Sonderbände noch macht, ja, ich denke vielleicht auf die Spin-Offs zurückgreifen und wie wir schon gesagt hatten, die Bourbon on the Rocks Selection Edition ohne was wird ja definitiv ein Testballon sein, um zu gucken, wie sich das verkauft, ob sich die Spin-Offs auch lohnen könnten. Ja, bin ich immer noch sehr positiv angetan tatsächlich, dass sie auch nach Deutschland kommen. Ja, dann war es das für die spoilerfreie Zone und wir haben gleich noch die japanischen Anime-Episoden zu besprechen. Bevor wir das tun, möchte ich natürlich noch wie gewohnt Kevin verabschieden, der sich dem Spoiler-Kram nicht antun möchte, wie er sich gut verstehen kann. Ja, danke, dass du mit dabei warst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, mach's gut, Kevin. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Gut, machen wir wie versprochen weiter mit dem Anime in Japan. Da sind drei neue Episoden erschienen. Zum einen Episode 936, die Verschwörung im Food Court. Und Olli war dort und hat sich umgesehen und weiß, was passiert ist. Ja, genau. Ich war nicht an der Verschwörung beteiligt, aber ich durfte das Spektakel mit genießen. Und zwar sind wir bei den Detective Boys, diesmal nur Genta, Mitsuhiko und Ayumi, die drei, mehr nicht, nur drei, ja. Conan ist nicht da, Ai ist auch nicht da, also wirklich nur die drei sind unterwegs. Ja, lesen so ein bisschen was, ja, so ein Flyer-artig, was so los ist in der Nachbarschaft, in der Gegend. Und da stoßen sie auf ein, ja, landwirtschaftliches Fest, so nenne ich es mal, also Food Court, ne, also, ne, ist halt ein Fest, sag ich mal, da sind die verschiedensten Landwirte aus der Gegend und die stellen ihre gezüchteten oder geernteten Produkte vor und anschließend wird das auch zubereitet und dann kann man das halt genießen und ich nehme mal an, dass die auch die eine oder andere Kartoffelsorte verkaufen würden. Ah ne, Kartoffeln gibt es ja in Japan nicht. Dann Gemüse würden sie bestimmt auch verkaufen. Und ja, ist natürlich Genters Ding, weil Food Core, da ist Genter natürlich mit dabei, da kann man alles Mögliche probieren. Und deswegen sagt er, hey, da müssen wir auf jeden Fall hin. Und dann sehen sie auch neben der Anzeige von dem Food Core ist auch eine Anzeige. Da ist Inspektor Megoret abgebildet. Ja, da ist auch noch ein Polizeievent, das quasi nebenan stattfindet. Also es ist so ein großer Park und da ist halt Megoret halt in einer festlichen Uniform und ja, die haben da eben auch ein Event. Und ja, deswegen beschließen sie quasi, jo, da gehen wir mal hin. In erster Linie natürlich wegen des Essens. Und dann hören sie, wie ja hinter der Hecke drei Gestalten diskutieren, dass irgendwas nicht rechtzeitig geliefert worden sei und dass das irgendwie alles blöd ist, aber dass man doch trotzdem die bestimmte Sache noch durchziehen kann und dass sie dann eine explosive Zeit haben werden. Ja, solche Satzfetzen werden da gesagt und von den Detective Boys aufgeschnappt und sie denken dann natürlich, oh, Explosion, ja, ganz klar, Ankündigung eines Bombenanschlages. Ja, und was ist gerade in der Nähe an großen Events? Ja, das Food Core und das, ja, Polizeievent mit Megoret. Folglich wird da natürlich irgendwas passieren und deswegen beginnen sie sozusagen zu ermitteln, also ja, eigentlich zunächst sind sie sich recht unsicher, ob sie irgendwie was machen wollen oder wie genau sie vorgehen, aber dann kommt ihnen im Geiste Conan in den Sinn und taucht dann auf und gibt den Tipps, wie sie sozusagen die überführen können und dann beschließen sie halt, die zu beschatten, um dann eben entsprechende Beweise zu sammeln und ja, dann teilen sie sich halt auf, drei Täter, drei Detective Boys. Da geht einer dem anderen hinterher und dann ja, kriegen sie so mit, dass der eine geht zum Beispiel in den Supermarkt und kauft irgendwelche Sachen. Dann holt er beim Kiosk oder Tabakladen noch irgendwie was ab und ja, dann könnte man natürlich denken, hey, da ist auf jeden Fall irgendwas gekauft worden, weil der so halt Benzin und halt alles leicht entflammbare Sachen kauft und dann Ayumi verfolgt die eine Frau, die plötzlich in so einem Restaurant mit einem blutverschmierten Messer dasteht und auch Anschlagsgedanken hat sozusagen. Und ja, im Endeffekt kommen dann die drei alle wieder auf der Festwiese, sag ich mal, zusammen. Und ja, es stellt sich heraus, die drei sind Curryverkäufer von einem Restaurant aus Singapur, was einen Stern als Logo hat. Und die drei haben einfach nur Sachen gekauft, weil ihre Lieferung nicht rechtzeitig da war. Und deswegen wollen sie das Ganze sozusagen vor Ort halt alles nachkochen. Und ja, gesagt, getan. Dann kriegen die drei halt nochmal jeweils ein Gericht serviert, um halt auch wirklich alle Zweifel auszustreuen, dass die eben nichts Böses wollen. Und ja, damit sind die Kinder glücklich. Und quasi getreu der Folge, der Schein trügt, machen sie sich auf den Heimweg und dort treffen sie dann Inspektor Sato und Takagi und erzählen denen dann natürlich davon und ja, die beiden sind natürlich in erster Linie da wegen dem Polizeievent, um halt Megoret sozusagen zu beschützen, abzuchecken, ob alles gut ist und naja, dann erzählen sie halt so ein bisschen ja, was die so drei so erzählt haben, auch über ihr Restaurant und ja, Sator lässt das halt plötzlich stutzig werden und sie wirft einen kritischen Blick auf die drei da hinten, die man gerade noch so sehen kann. Und ja, jetzt höre ich mal auf zu erzählen, weil ich habe das Gefühl, ich habe schon wieder so viel gesagt. Und lasst euch da mal mit der Auflösung des Falles, sofern es denn eine gibt, alleine. Und empfehle euch mal, die Episode selbst zu schauen, ja, um sozusagen die Spannung zu erhalten und das Spektakel selber sozusagen zu erleben. Ja, was vielleicht ganz interessant ist, noch zu erwähnen, ich weiß nicht, ob du es, ich meine, du hast es mir noch nicht erwähnt, dass das ja so ein bisschen auf den Film abzielt, dieses sogenannten Magic Files, die es ja nicht mehr gibt. Und wir hatten ja schon vorher schon im letzten News-Podcast, als wir den Ausblick der Episoden hatten, darüber spekuliert, wie stark wird denn hier der Filmbezug sein in dieser Episode? Und ja, es war so, wie vermutet, es wurde angerissen, aber es war natürlich nicht so, dass, also wir hatten ja gesagt, ja, es, keine Ahnung, sehen wir vielleicht Conan in Singapur oder wie auch immer, aber ja, natürlich nicht. Und hatte nur einen leichten, seichten Bezug dahin. Ein bisschen hatte mich das am Anfang von diesem Setting her so erinnert an die Frankfurter Eintracht, weil der Vereinspräsident hat ja auch gesagt in einem Interview, das Stadion wird brennen, und dann gab es da einen Polizeieinsatz, weil sie nach Pyrotechnik gesucht haben, die sie dann nicht gefunden haben. Und das war hier irgendwie mit diesem, na, es wird bombig werden oder wie sie das gesagt hatten, so mit dem Curry. Fand ich das so ähnlich, vielleicht alles nur ein Missverständnis. Ja, und wollte ich noch erwähnt haben, wie gesagt, dass mit diesem Magic-Fall Zusammenhang zu sehen ist, aber nur deswegen wird die Folge nicht unbedingt sehenswert, denke ich. Ja, ich muss auch sagen, ich wäre so bei 1 von 5 gewesen insgesamt, weil die Folge war, fand ich nicht gut. Dieses Ghost-Conan-Gimmick, dass Conan quasi Detective Boys als in der Vorstellung erscheint, was für uns Zuschauer eben visualisiert wird, dass er wie so ein Geist mit denen redet und halt die unterschiedlichen Versionen von Conan, also die sich Genta vorstellt, ist halt so sehr unterwürfig und findet ihn halt toll und sagt so, Genta-san. Und Ayumis Version von Conan ist eher so ein bisschen netter und sehr so, ich bin für dich da. Und Mitsuhikos Version von Conan ist so ein bisschen arrogant und sagt so, oh, Mitsuhiko, ich dachte eigentlich, du wärst klüger als das. Ja, ist ein nettes Gimmick, hat mir tatsächlich gefallen, aber man kann, ich finde auch, das geht leicht in das Gebiet von wegen, das ist mir zu bescheuert. Und das muss man halt immer für sich selbst entscheiden. Ich fand es jetzt wiederum gut, es hat die Folge für mich so auf eine 2 von 5 gehievt, einfach weil ich das ganz nett fand, da so ein bisschen mit rumzuspielen. Aber naja, ansonsten gibt's nichts Großartiges viel, was ich in der Folge sonderlich toll fand. Ja, zumal wir das ja auch schon in der Filler-Folge gehabt hatten, nicht? Wo dann, oder so ähnlich, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dass Conan einfach nicht da ist. Und ich glaube, also das war diese Folge, wo der Mann in der Fabrik niedergeschlagen wurde und die Detective Boys sehen, wie da jemand wegrennt und sie für den vermeintlichen Täter entdeckt haben. Und Conan war da, glaube ich, mit Kogoro irgendwie in einem Onsen und war auch nicht da und hat dann telefonisch so Tipps gegeben. Aber ich finde, wenn Conan halt nicht vor Ort ist, ja, ist halt schwierig, ne? Wenn der Hauptcharakter nicht da ist, der Serie, oder nicht so präsent ist und da die Entwicklung übernehmen kann von diesem Fall, sollte man wahrscheinlich nicht zu oft machen, würde ich raten. Ja, also mein Gedanke war ja eher in die andere Richtung, wie Lasse es gesagt hatte. Also mir persönlich hat das so, ja, also ich fand es jetzt nicht so störend, aber als es das erste Mal sozusagen auftrat, dieses Conan als Geist, habe ich so gedacht, irgendwie so, ja, sie mussten ihn ja einbauen, ne? Also mich persönlich fand es eigentlich überflüssig, das hätte man auch irgendwie anders lösen können. Es hätte jetzt nicht unbedingt Conan da in der Folge erscheinen müssen, nur weil wir halt eine Detektiv-Conan-Folge haben. Ich meine, wir haben so viele andere Charaktere in der Serie und für mich wirkt es einfach nur, ja, wir müssen Conan da reinpacken, weil es ist eine Detektiv-Conan-Episode und deswegen muss er einfach auftreten. Also, naja, von daher, aber trotzdem, ja, habt ihr soweit alles gesagt. Auch die Filmanspielung war für mich keine Anspielung, eigentlich nur, weil sie erwähnt haben, ja, das Restaurant ist in Singapur. Ach ja, der Film spielt in Singapur. Und wenn man das nicht weiß, dass der Film in Singapur spielt, dann ist die Anspielung auch nicht da. Also von daher fand ich, hätte man das sozusagen, ja, war auch absolut noch überflüssiger, sag ich mal, als letztes Jahr. Und ja, ansonsten, ja, die Geschichte war meiner Meinung nach, ich fand die so eigentlich recht interessant, so dieses, erst denkt man, ja, da passiert was und dann auf einmal, nee, passiert doch nicht und dann wendet sich das Ganze dann vielleicht doch nochmal. Ja, kann man auch sehen, wie man will, also ich fand es ganz in Ordnung, wie das so gelaufen ist, aber man hatte natürlich im Hintergrund, eigentlich kann es gar nicht sein, es muss doch irgendwas passieren, aber ja, es war, sagen wir kurz zusammengefasst, eher eine der schlechteren Filler-Episoden und ich schließe mich Lasse mit 2 von 5 Sternen an. Gut, dann haben wir noch 2 weitere Episoden, auch wieder Filler-Episoden, Episode 937 und 938, die Todesfaust des Riesen Talos, Teil 1 und Teil 2. Und Teil Olli bitte für die Erläuterung. Ja, da bin ich voll dabei. Ja, es geht darum, dass die Detective Boys dieses Mal vollständig zu 5 mit Conan und Ai und Genta, Mitsuhiko und Ayumi, um nochmal alle Namen zu erwähnen, als Zeichen, dass ich das Wiki studiert habe. Und dann ist da noch Professor Agasa und Ranmori auch mit dabei. Und zwar besuchen sie die, okay, ich habe jetzt den Namen des Filmstudios vergessen, das steht noch nicht im Wiki, von daher, das muss noch nachgetragen werden. Ja, die besuchen halt Filmstudios, weil der Professor mit dem Direktor des Filmstudios so ein bisschen befreundet ist seit der Uni-Zeit und ja, deswegen, weil er sozusagen, also der Professor mit dem Direktor was zu bereden hat, wurden die Kinder quasi und Ran, denke ich mal, auch eingeladen, da sozusagen mal mitzukommen, hinter die Kulissen von so einer Filmentstehung zu schauen. Und ja, dann werden sozusagen die, wie viel sind es? 7 Leute werden empfangen von der Tochter und gleichzeitig Sekretärin des Filmstudios. Die führt sozusagen, während der Professor bei dem Direktor ist, führt sie die Kinder und Ran so ein bisschen durch die Gegend, zeigt denen auch den berühmten Dom, also den Filmdom. Das ist ja so ein großes Gebäude, wo ganz viele Sachen drin sind, so eine Grünanlage und alles. Und da die Spezialität des Filmstudios sozusagen so aus Fiberglas hergestellte mechanische Konstruktionen sind, ist das sozusagen in dem Dom so, dass da halt viele berühmte oder mythologische Anspielungen drinne sind, die da so durch die Gegend fliegen. Zum Beispiel, wir würden sagen aus Dragon Ball, der Son Goku mit seiner Jinno-Jun-Wolke. Heißt halt da nicht Son Goku, sondern ist ein Mönch aus der japanischen Mythologie, der eben auch auf dieser Wolke durch die Gegend fliegt. Dann haben wir so ein Garuda da und ein fliegendes Schiff aus der japanischen Mythologie. Halt alles sehr aufwendig hergestellt und fliegt da so rum. Und dann natürlich die Titelfigur der Episode, der Riese Talos. Thanos, wie heißt er? Ich habe letztens Avengers gesehen, da kam auch einer vor, der hieß so ähnlich. Talos. Ja. Talos? Talos. Ja, genau. Ja, mit L, genau. Ja, und der ist da halt auch zu sehen und kann sich halt auch ja, recht gut bewegen. Man sieht allerdings nur den Oberkörper und seine beiden Fäuste. Und die Detective Boys wollen ihn gerne in komplett sehen. Ja, dann kommt aber der Designer des Studios sozusagen und sagt halt, ja, nee, Talos ist noch gar nicht komplett fertig, weil Beine wurden noch nicht hergestellt. Das ist aufwendig und teuer und es ist auch noch fraglich, ob das überhaupt passieren wird. Und ja, dann kommen da sozusagen noch ein paar weitere Menschen aus der Filmcrew zusammen, erzählen noch so ein bisschen und dabei ja, erfahren wir sozusagen, dass die Studios so ein bisschen ja, finanzielle Not haben. Es steht noch nicht aus, ob die weiter geführt werden können oder nicht. Und ja, die Mitarbeiter haben natürlich so ein bisschen Existenzangst. Ja, darum geht es dann eben auch bei dem Gespräch, das der Professor mit dem Direktor führt. Der wollte eigentlich, damit man halt Talos gut transportieren kann, weil das Besondere an dieser Fiberglasproduktion ist halt, die Modelle sind leicht. Also man kann die einfach so auseinanderbauen und hochheben. Und deswegen wollte der Professor halt dafür ein günstiges Transportsystem entwickeln, was dann aber irgendwie dem Direktor doch nicht so zugesagt hat. Und dann, ja, geraten die so ein bisschen in Streit und erzählen dann eben auch, dass der Vater von dem einen Mitarbeiter zwar, ja, ein Genie war und recht viele Einfälle hatte, die dem Studio auch gut getan haben, aber trotzdem hat das Studio halt mehr oder weniger Verluste eingefahren. Und wie es der Zufall so will, der entsprechende Mitarbeiter steht gerade vor dem Büro und ja, bekommt das natürlich mit, weil sie natürlich nicht gerade leise sind. Und ja, so kommt dann eins zum anderen und als der Tag dann quasi zu Ende war, wollen sie das Studio verlassen. Ja, und dann sehen sie plötzlich, wie in dem Dom kurz die Lichter ausgehen, dann hören sie einen Schrei und ja, dann gehen sie da rein und gucken, was passiert ist. Ja, und einer der Mitarbeiter liegt verletzt am Boden und man sieht nur noch, wie der Riese Talos da über ihn rübergebeugt ist und seine Fäuste halt hoch erhoben in der Luft sind. Und ja, es stellt sich dann die Frage raus, was ist passiert? Wurde er wirklich von Talos irgendwie erschlagen oder so? Jedenfalls wird er dann halt ins Krankenhaus gebracht. Die Sekretärin begleitet ihn, weil sie mit ihm in einer Beziehung ist. Und deswegen fährt sie mit ihm mit. Und dann ja, beginnen sozusagen die Ermittlungen in dem Studio. Und es werden sämtliche Überwachungskameras gecheckt, um zu gucken, ob da irgendwer von außen eingedrungen ist, der eventuell Betriebsspionage begangen hat, um die Technik, die da drin ist, zu stehlen. Und ja, die Detective Boys sind natürlich vor Ort und Conan benutzt sozusagen, ja, das Gespann der fünf Leute, um ebenfalls Ermittlungen anzustellen, um dann halt rauszukriegen, was ist sozusagen passiert, war der Täter ein Außenstehender oder nicht, wurde der Mitarbeiter wirklich von Talos sozusagen erschlagen, wurde der irgendwie benutzt dafür. Ja, das alles und die Frage, ob die Filmstudios überleben können, was aus den Mitarbeitern wird, das alles erzähle ich an dieser Stelle wiederum nicht und verweise euch da gerne darauf, die Doppelfolge oder die zwei einzelnen Episoden halt, die im Zusammenhang stehen, gerne selber zu gucken und vielleicht bekommt ihr noch die eine oder andere Anregung durch unsere kleine Besprechung hier oder vielleicht passiert auch das Gegenteil. Wir schauen mal. Ja, dann ist die Besprechung kürzer ausgefallen als gedacht. Weil nur ich mich so wirklich an die Episoden erinnern kann. Man muss sagen, also auch hier sind die beiden Episoden eher im unteren Durchschnitt, sag ich mal, anzusiedeln, weil ja, so viel ist irgendwie nicht passiert und die Idee fand ich ganz nett mit diesen Filmstudios und den ganzen Kreaturen, die da so rumgeflogen sind und ja, wenn man so ein bisschen japanisch, mythologisch oder auch eben griechisch wegen Talos interessiert ist, dann findet man ja vielleicht auch das ein oder andere Schmankerl, wie wir es vorhin schon gehört haben, um sich sozusagen an die Mythologien zu erinnern. Ich persönlich konnte mit den Mythologien so gar nichts weiter anfangen, deswegen war ich da voll überfragt und das Einzige, was mir einfiel, war, wie vorhin schon gesagt, Son Goku mit seiner Wolke. Und ja, auch sonst konnte ich dem Fall nicht wirklich viel abgewinnen. Ich meine, das Ganze war schon halt tragisch mit dem Verkauf der Studios und so und was dann aus den Einzelnen passiert, aber ja, wie das dann so mit dem Fall irgendwie war, dass ja, weiß ich nicht, fand ich irgendwie, wirkte auch so ein bisschen, als wenn man da irgendwie was reinmachen muss und das wirkte für mich nicht so ganz durchdacht, war schwierig nachzuvollziehen, was sich der Täter so dabei gedacht hat, wie das ganze alles entsprechend abgelaufen ist. Ich konnte der Nebenstory, sag ich mal, mit dem Schicksal des Studios und der Mitarbeiter mehr folgen als den Ermittlungsarbeiten und ja, fand die Episoden deshalb auch eher schwierig und nicht so gut gelungen und ja, ich weil mir halt das Setting ganz gut gefallen hat mit den Figuren und so. Ja, vergebe ich mal meiner Meinung nach so, sag mal, ein von oder 1,5, 1 bis 1,5 fliegende Figuren da aus diesem Filmstudio. Was man vielleicht noch als kleines Easter Egg erwähnen könnte, neben den griechischen Sachen, ist der namensgebende Studiochef da, Kagami. Erinnert von seinem Design her mit den Haaren so ein bisschen an Umataro Tenma aus der Astro Boy bzw. Mighty Atom Serie, was ja damals von Osamu Tezuka gemacht wurde. Und halt, er schafft halt Astro Boy, was, und er ist ein automatischer Roboter. Also die Anspielung ist irgendwie da. Im japanischen Twitter haben manche Leute diese Verbindung gemacht. Keine Ahnung, ob das Absicht war, aber mit der Frisur kann man das vielleicht so ganz leicht sehen. Also immerhin vielleicht ganz netter Trivia-Fakt, dass man hier Tezuka und Mighty Atom, also Tezuka und diese Serie werden nicht umsonst als Erschaffer oder als die Vorreiter von allen Anime- und Manga-Serien gesehen, die wir heutzutage haben. Das ist also dahingehend ganz nett, wertet diese Folge allerdings auch nicht auf. Gut, dann schauen wir uns auch nochmal an, welche Episoden in den nächsten Wochen erscheinen oder uns erwarten. Und da hat Lasse wie gewohnt die Übersicht für uns. Genau. Jetzt am 4. Mai lief bereits die gefährliche Fossiliensammlung. Dann kommt am 11. Mai der verschwundene Geliebte, Episode 940. Dann am 18. und am 25. Mai kommen remasterte Episoden von Der junge Meisterdieb. Das war ja damals dieses 2-Stunden-Special, wo ein Fall aus dem Magic Kaito Manga und der Fall in der Villa Abenddämmerung zusammengelegt wurden. Das wird jetzt remastered auf, also in Japan ist halt ein Special, bei uns wurde das sowieso aufgeteilt, aber in Japan wird es jetzt auch auf zwei Tage aufgeteilt, also 2x20 Minuten. Vermutlich werden sie also den Kaito Kid Teil am Anfang komplett rausschneiden, nur den letzten Teil mit der Villa Abenddämmerung machen, denn dann am 1. Juni und am 8. Juni kommen aus dem Manga basierende Episoden Sucht nach Maria, Teil 1 und 2 aus Band 95. Und das wird relativ wichtig, wissen wir ja, wenn man Band 95 gelesen hat, ansonsten dazu jetzt hier erstmal nicht weiter was. Wir haben mal wieder eine Kanon-Folge, wenn man die Remaster nicht zählt, was ich nicht tue. Juhu! Danach wird es aber wahrscheinlich mit noch viel mehr Fillern weitergehen, wie ich befürchte. Aber immerhin die erste, immerhin die erste Originalfolge seit Anfang des Jahres und im Kyoto-Fall, also wuhu. Ja, denke ich auch mal, dass uns da dann eine große Fillerwelle erwarten wird, weil, wie schon gesagt, wir sind bei Band 95 dann mit den letzten beiden Episoden. Und ja, viel ist ja dann da nicht mehr an Manga-Vorlage, von daher mal schauen. Vielleicht bringen sie auch mal ein paar mehr Remasterte. Wir werden sehen oder ihr werdet es hier hören. Genau, und damit sind wir am Ende des heutigen News-Podcasts angekommen. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich verweise noch auf unsere Kontaktmöglichkeiten conanwiki.org, conanforum.org, wo momentan der Charakter-Contest 2019 stattfindet. Schaut dort gerne mal vorbei. conannews.org, wo wir alle aktuellen News für euch haben. Genauso teilen wir jetzt natürlich auch auf twitter.com/conannews, facebook.com/conannews, instagram.com/conannews. Ihr könnt uns auf youtube.com/conannews abonnieren, falls ihr diesen Podcast nicht sogar dort schon hört. Dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert uns natürlich. Ihr könnt den Podcast auch hören auf conannews.org/iTunes, conannews.org/Spotify. Und auf conannews.org/Discord findet ihr unseren Discord-Server, wo ihr immer mit uns über alle aktuellen Themen und Gott und die Welt diskutieren könnt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Reinhören, macht's gut. Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.